Heute ist Freitag, der 17.04.2015. Mein Name ist Captain M und ihr hört den nach Möglichkeit wöchentlich stattfindenden Cowabunga Play Wochenrückblick. In der letzten Woche sind so ein, zwei Sachen passiert, die wirklich gut sind. Gute Entwicklung hier bei Cowabunga Play. Zum einen habe ich mit dem Kollegen 16-Bit Malu einen festen Termin ausmachen können für einen kommenden Podcast im Monat Mai. Das genaue Datum möchte ich euch an dieser Stelle aber noch nicht verraten, weil ich nicht dafür garantieren kann, dass ich es auch unmittelbar danach schneiden kann. Aber es wird auf jeden Fall im Mai sein und ihr bekommt euren Podcast. Versprochen. Als zweites hat der werte 16-Bitter Malu da auch ganze Arbeit geleistet, indem er einen Minecraft-Server ins Leben gerufen hat. Ich habe seinen Server besucht und das Ganze funktioniert auch. Und in Balde werdet ihr hier ein neues Format auf Cowabunga Play sehen, wo wir gemeinsam Minecraft spielen, aber was noch viel wichtiger ist, beim Spielen über andere Spiele reden. Also es soll jetzt nicht so rein auf Minecraft fixiert sein, sondern über den Tellerrand, vielleicht auch ja so eine Art News-Rubrik mit einfließen lassen oder so. Gerade aktuelle Geschehnisse in der Spielewelt, die wir aufgreifen und überhaupt, was wir so gespielt haben. Alles so während des Spielens. So ist zumindest die Theorie. Mal sehen, was die Praxis dann ergeben wird. Auch neu ist das Format Bye-Bye, das ich vor kurzem ins Leben gerufen habe. Und da geht es um Spiele, die ich ja eine gewisse Zeit gespielt habe, aber wo ich sage, das ist jetzt gut. Und dieses letzte Spiel, diesen letzten Moment, den möchte ich euch präsentieren. Und den Anfang hat Investations Survivor Stories gemacht, ehemals War Z, welches ich dort gespielt habe und mich von ihm verabschiedet habe. Ob nun glorreich oder nicht, das könnt ihr euch anschauen. Das Video ist natürlich in der Videobeschreibung verlinkt. In der Beschreibung unter diesem Rückblick verlinkt. So ist es richtig. Als zweites gab es einen kleinen Webtipp von mir, wo ich euch eine Zeitleiste der Videospielentwicklung vorstelle, die gut aufbereitet ist, visuell ansprechend. Und es macht einfach Spaß, sich auf dieser zu bewegen und einfach ein wenig in der Vergangenheit zu schwelgen oder auch einiges zu lernen, wenn man sich denn dafür interessiert. Ja, das war's. Achso, ich habe GTA 5 gespielt. Schönes Wochenende, bis zum nächsten Mal. Ciao.